Bei einem Luftangriff im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten auch 5 Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation getötet worden. Die Männer seien in dem Ort Khan Tuman, südwestlich der Großstadt Aleppo, ums Leben gekommen, als sie nach einem ersten Angriff bei einem Rettungseinsatz gewesen und dann erneut Bomben gefallen seien, sagte eine Sprecherin der Union of Medical Care and Relief Organizations. Bei den Toten soll es sich um Sanitäter und Fahrer von Rettungsfahrzeugen handeln. Das 3-stöckige Gebäude, in dem die Helfer tätig waren, sei komplett zerstört worden, wie auch 2 Ambulanzen. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Luftangriffen auch mehrere Anhänger islamistischer Milizen getötet. Unklar ist, wer für den Bombenangriff verantwortlich ist. In der Region fliegen normalerweise nur Syrien und sein Verbündeter Russland Luftangriffe. Erst vorgestern war, ebenfalls in der Nähe von Aleppo, ein Hilfskonvoi sowie ein Lager des syrischen Roten Kreuzes angegriffen worden. 20 Menschen kamen dabei um, 18 Lkw des syrischen Roten Kreuzes wie auch der UN wurden zerstört. Die Vereinten Nationen stoppten daher aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres alle Hilfslieferungen in dem Kriegsland. Nach wie vor ist unklar, wer den Hilfskonvoi und das Lager angegriffen hat. Die USA sehen die Verantwortung bei Russland und der syrischen Führung von Bashar al-Assad. Dessen Gegner teilen die Haltung der USA. Russland weist alle Vorwürfe zurück. Und das syrische Staatsfernsehen zitiert diese russischen Zurückweisungen lediglich. Das syrische Staatsfernsehen stellt Angriffe in den Vordergrund, die die Regierungsseite trafen. 2 Menschen sind getötet und 7 weitere verletzt worden, als Folge des Raketenbeschusses von Terrorgruppen auf den Stadtteil Salah ad-Din in Aleppo. Auch in Homs haben Terrorgruppen auf Wohnviertel mit Mörser und Raketen gezielt.